Modelltest 3. Hören Teil 1. Beispiel. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Guten Morgen, Herr Berger. Hier ist Anton von der Autovermietungszentrale. Ich rufe Sie bezüglich Ihres Möbeltransports nach Aachen an. Nachdem Sie mich ja gefragt haben, welche Autos ich Ihnen für die Zeit vom 1. bis zum 3. September anbieten kann. Hier nun mein bestes Angebot für Sie. Einen BMW Kleinbus für 39 Euro pro Tag plus eine einmalige Abschlussversicherung von 15 Euro für Schäden, Verkehrsunfälle oder auch Personenschäden. Die Versicherung ist optional, aber ich würde Ihnen dazu raten, da bei Umzugsarbeiten erfahrungsgemäß Beschädigungen entstehen können und Sie wären damit abgesichert. Sollten Sie sich für dieses Angebot entscheiden, rufen Sie mich bitte an.